Text 21. Demokratie statt Passismus, eine Sendung der Ökologischen Linken, Wien. Am 3. Juli 2003 fand auf der Universität Wien eine von der Ökologischen Linken, der Studienrichtungsvertretung Politikwissenschaft und der im Irak aktiven Hilfsorganisation WADI e.V. organisierte Diskussionsveranstaltung mit exilirakischen ehemaligen Oppositionellen statt. Erstmals saßen mit Mustafa Ramazan von der Demokratischen Partei Kurdistans, Diyar al-Dabbas vom Hohen Rat des Islamischen Widerstands, Kasim Thaler von der irakischen Kommunistischen Partei, Davan Shahada von der Patriotischen Union Kurdistans und Sami Lazar von der Assyrischen Demokratischen Bewegung, die Vertreter der wichtigsten irakischen Parteien auf einem Podium in Wien. Bereits im Vorfeld hatte die Veranstaltung zu großer Aufregung bei Gruppierungen geführt, die das pathistische Regime im Irak bis zuletzt unterstützt hatten. Angriffe pro-pathistischer Gruppen richteten sich sowohl gegen die irakischen Parteien, denen Kollaboration mit den ach so bösen USA vorgeworfen wurde, als auch gegen die Veranstalterinnen und Diskussionsleiter Thomas Schmiedinger. Die Veranstaltung selbst verlief dementsprechend emotional, konnte jedoch immer wieder beruhigt werden. Wer zuhören wollte, konnte von den Podiumsteilnehmern interessante Informationen und politische Statements aus erster Hand erfahren. Wie heikel dieses Thema ist, aber auch wie sehr sich österreichische Linke bzw. Teile der österreichischen Linken darüber erregen, wenn einmal die irakischen Parteien selbst zu Wort kommen, zeigt ein Flugblatt, das vor kurzem von einem uns allen bekannten Herrn namens Auge und Ohr verteilt worden ist über diese Veranstaltung, die unter dem Titel eine geheimdienstliche Veranstaltung verbreitet worden ist und dass ich euch in Auszügen zur Warnung, damit ihr wisst, dass ich hier bei einer geheimdienstlichen Veranstaltung seid, auch vorlesen möchte. Er wirft zum Beispiel mir persönlich vor, dass ich Agent von allen möglichen Geheimdiensten und gefährlichster Vertreter einer neuen, auf der Universität agierenden Rechten wäre. Rechts deshalb seiner Meinung nach, weil wir und weil ich immer Gegner des Baath-Regimes war. Dieser Mensch, der sich selbst als Kommunist sieht, schreibt über die irakische kommunistische Partei. Die irakische kommunistische Partei schließlich diesen Angriffskrieg in ihr Kalkül einbezog, auch wenn sie sich von den Positionen des Iraqi National Congress ein wenig abgegrenzt hat und die hier in Wien vor 3 Jahren einen Aktivisten der Palästina-Solidarität krankenhausreif schlagen ließ, entsendet auch einen Sprecher zu dieser Veranstaltung. Wie könnte es anders sein? Diese Partei arbeitet streng mit der KPÖ zusammen. Die Schläger haben auf dem Fest der Volksstimme ihren Stand. Und dann schreibt Herr Augen Ohr noch, das Beste kommt noch. Vertreter beider kurdischen, ehedem erbitterte Gegner und Vernaderer der PKK tauchen schließlich auch noch auf. Darunter die KDP, deren Söldner im Iran-Irak-Krieg zusammen mit den faschistischen Banden der Pastaran gegen die Iraker eingesetzt wurden und damit den durch nichts gerechtfertigten Giftgasangriff in Halabja provozierten, dem auf iranischer Seite ebenfalls ein nicht zu bedeutender Giftgasangriff gegenüberstand. Nach einigen einleitenden Worten begann Mustafa Ramazan von der Demokratischen Partei Kurdistans die Eröffnungsrunde. Wir sind hier heute zusammengetroffen, um über die Zukunft des Irak zu diskutieren. Mit wir meine ich Menschen, Iraker verschiedenster Volksgruppen, Schiiten, Sunniten, Araber, Kurden, Assyrer, die wirklich wissen, wie es im Irak ausschaut. Einem Land, das unter 35 Jahren grausamster Tyrannei leiden musste. In dieser langen Zeit musste das irakische Volk und vor allem die Kurden im Norden des Landes schreckliche Dinge über sich ergehen lassen. Um nur einige Beispiele zu nennen, möchte ich einige Punkte erzählen. 83, 8000 Frauen und Kinder von Konzentrationslager Pushtaka, von Barzani-Angehörigen sind verschleppt, bis heute weiß man nichts über das Schicksal dieser Menschen. 88, von Juli bis Oktober, über 182.000 Menschen in sogenannter Al-Anfal, das ist ein Sura vom Koran, von Gebiet Kirkuk, Umgebung, Germian, bis jetzt wissen wir nicht, über das Schicksal dieser Menschen gibt es keine genaue Information. 91, als die kurdische Delegation in Bagdad mit den Irakern verhandelt hat, wurde Ali Hassan al-Kimiawi, sogenannter Ali Kimiawi, gefragt, das Schicksal von diesen 182.000 Menschen. Er ist empört aufgestanden und hat gesagt, die waren nicht 182.000. Und auf die Frage nach wie viel waren die, hat gesagt, nicht mehr als 100.000. Also die geben selber zu, dass über 100.000 wurden von denen verschleppt. Das Schicksal ist unbekannt. 88, das war ein Anfall, nachher kam Halabja mit Giftgas, wurden über 5.000 Menschen umgebracht. Ich glaube, die Bilder von Halabja sind rund um die Welt rumgegangen. Viele von euch erinnern sich daran. Ausrottung von 4.500 kurdischen Dörfern. Golfkrieg 1 zwischen Iran und Irak, mehr als 8 Jahre. Die kurdischen Gebiete waren zweimal betroffen, einmal gegen kurdischen von irakischer Seite, einmal die Bomben von beiden Seiten. Golfkrieg 2, Kuwait-Invasion. Nach dem zweiten Golfkrieg kam es sowohl in den kurdischen Gebieten als auch im schiitischen Süden zu Volksaufständen, die blutig niedergeschlagen wurden. Die schrecklichen Bilder von mehr als 1 Million flüchtenden Kurden in den Grenzregionen zu Türkei und Iran haben dazu geführt, dass die Alliierten Amerikaner und Briten im Norden, also nördlich von 36 Breitengrades, ein Schutz- bzw. eine Flugverbotszone errichtet haben. Durch den Abzug der irakischen Verwaltung aus diesem Gebiet waren erstmals überhaupt freie Wahlen im Mai 1992 möglich. Daraufhin folgte die Bildung einer regionalen Regierung durch das gewählte regionale Parlament, die über die letzten 11 Jahre trotz einiger Schwierigkeiten beachtliche Erfolge erzielt hat. Wiederaufbau von der Infrastruktur und etc. Dieses demokratische Experiment wird von vielen Irakern und internationalen Beobachtern als ein mögliches Modell für Gesamt-Irak angesehen. Uns Iraker war klar, dass wir dieses Regime, also das Regime Saddam Hussein, alleine nicht beseitigen können. Das war auch der Grund, warum viele irakische Oppositionsgruppen nicht gegen den Krieg waren. Wir haben zu diesem Krieg nicht gerufen. Wir könnten diesen Krieg nicht verhindern, aber wir haben gewusst, dass in diesem Krieg über unser Schicksal entschieden wird, deshalb haben wir mitgemacht. Und jetzt, nachdem das Regime von den Alliierten von der Macht gestürzt wurde, stellen sich einige Fragen über die Zukunft des Landes. Was wollen wir als Iraker? Was wollen wir als Kurden? Wie soll der Staat Irak in Zukunft regiert werden? Vor dem Krieg und während des Krieges haben die irakischen Oppositionsparteien sich mehrmals getroffen, London, Salahuddin und klare Zukunftspläne ausgearbeitet. Seit dem Sturz des Regimes wurden immer wieder intensive Gespräche mit den wichtigsten politischen und religiösen Kräften des Iraks geführt. Wir Iraker versuchen in diesen Gesprächen mit den Alliierten die folgenden Ziele zu erreichen: ein demokratisches, föderalistisches System zu etablieren, Beseitigung aller Arabisierungsmaßnahmen, die durch Saddams Regime durchgeführt wurden, und die damit verbundene Rückkehr der über 300.000 vertriebenen Kurden, Turkmenen zu ihrem ursprünglichen Wohnsitz im Rahmen des Gesetzes. Eine kurdische Repräsentation in der Zentralregierung in Bagdad in Proportion zum Bevölkerungsanteil. Einbindung des kurdischen Volkes in jedem Aspekt des öffentlichen Lebens, Verwaltung, Außenpolitik, Erziehung etc. Dokumentation und Veröffentlichung der Gräueltaten dieses Regimes, Massengräber etc., um die Unterdrückung des Volkes aufzuzeigen und als Mahnmal für die Zukunft, damit die uns folgenden Generationen von allem dem verschont bleiben. Nach Mustafa Ramazan von der Demokratischen Partei Kurdistans berichtete Dia al-Dabas, der Sprecher des Hohen Rats des islamischen Widerstands, über die Politik des Baath-Regimes und die politischen Zielsetzungen der wichtigsten islamischen, überwiegend schiitischen Parteien im Irak. Das Regime Saddam Hussein hat vier besondere Eigenschaften. Die erste ist die absolute Diktatur. Die Diktatur im Irak ist nicht vergleichbar mit anderen Diktaturen in der Welt. Denn dem irakischen Volk wurden auch die einfachsten Rechte versagt. Das Regime infiltrierte alle Belange der Bürger und war sogar in ihren Häusern allgegenwärtig. Das Regime wollte die absolute Kontrolle über die Bürger, die nur mehr Sklaven waren, während das Regime nach Gutdünken handelte und Kriege führte, in die das Volk gegen seinen Willen hineingezogen wurde. Die zweite Eigenschaft dieses Regimes war die ethnische Diskriminierung gegen die nicht-arabischen Minderheiten, besonders gegen die Kurden im Irak. So wurde ebenso das Regime, meine ich, umgegangen wie in Südafrika zur Zeit der Apartheid mit der schwarzen Bevölkerung. Die dritte Eigenschaft, die religiöse Diskriminierung gegen die Schiiten im Irak. So wurden sowohl die Schiiten, die die Mehrheit im Irak bildeten, als auch ihre Institutionen vernichtet. Und das Regime verwandelte sich in den schlimmsten Feind der Mehrheit der Bevölkerung. Ein Hinweis dafür ist die Trockenlegung der Sumpfgebiete im Südirak, die etwa 50.000 Quadratkilometer bedeckten und Heimat für 700.000 Menschen waren. Diese Gebiete wurden völlig zerstört und die Bewohner ausgesiedelt. Ein weiteres Beispiel: in der heiligen Stadt Kerbala gab es etwa 350 schiitische Institutionen, welche das Regime mit Dynamit in die Luft sprengen ließ. Es handelte sich dabei um Schulen, Moscheen oder öffentliche Büchereien und nicht um politische Einrichtungen. Wenn ich über unseren Ausblick in die Zukunft sprechen möchte, finde ich unserer Ansicht nach, braucht es im Irak ein politisches System, das folgende vier Eigenschaften ausweist. Erstens, es muss sich um ein freies System handeln, das seine Entscheidungen ohne Druck auf die Bevölkerung fällt und auch frei agieren kann. Aufgrund der jüngsten Ereignisse haben wir etwas Freiheit erlangt, wir sind jedoch noch nicht völlig frei. Es gibt ausländische Einheiten, die uns in unserem Streben, unsere Ziele zu erreichen, einschränken. Das irakische Volk muss aber völlig Freiheit genießen. Wir wollen auf alle Fälle ein parlamentarisches System, das dem Willen des Volkes entspricht und in freien Wahlen gewählt wird. Zweitens, Wir wollen auf jeden Fall ein System, das den Islam achtet. Denn schließlich ist die Mehrheit der Bevölkerung im Irak muslimisch. Dass mit Achtung des Islam gemeint ist, erwähne ich Ihnen zwei Punkte. Erstens, die islamischen Bräuche sollen respektiert werden, sowie die Kultur und Tradition der Bevölkerung. Zweitens, die islamischen Vorschriften sollen geachtet werden, denn die islamischen Vorschriften sind eine der Quellen der Gesetzgebung in diesem Land. Drittens, das kommende System muss die Besonderheiten des irakischen Volkes respektieren. Die Schiiten haben beispielsweise ihre eigenen Kulturen und religiösen Traditionen, wie die Sunniten, die Assyrer, die Kurden und Turkmenen. Diese verschiedenen Traditionen und Gebräuche sollen geachtet und respektiert werden und nicht auf diktatorische Art und Weise gleichgemacht werden, wie es das vorige Regime versucht hat. Viertens, die Einheit des Irak hinsichtlich der Regierung des Volkes, des Territoriums, muss eindeutig festgelegt werden. Es muss ein Land für alle Iraker sein. Nach Dia al-Dabas von Skiri hören wir nun Kasim Thaler, der österreichische Vertreter der irakischen Kommunistischen Partei, einer der ältesten kommunistischen Parteien des Nahen Ostens. Diese stellte von den 50er bis in die 70er Jahre eine Massenbewegung dar, die mehrmals kurz davor stand, die Macht im Irak zu übernehmen. Die mörderische Politik Saddam Husseins vernichtete die Partei schließlich nicht nur politisch, sondern durch die Ermordung zehntausender Genossinnen und Genossen auch physisch. Heute sitzt die irakische Kommunistische Partei, wie die anderen am Podium vertretenen Parteien, im provisorischen Regierungsrat des Irak, macht aber zugleich aus ihrer Kritik an der Politik der US-Regierung keinen Hehl. Seit April besitzt die Amerikaner und die Engländer unser Land. Der Diktator ist verschwunden, aber sein Schatten hat starke Spuren hinterlassen. Die Infrastruktur existiert nicht mehr. Das Land ist offen für Plünderungen und Überfälle. Die Scharen des Saddam Hussein laufen überall frei herum. Die lokale Verwaltung wird von Sippen und religiösen Gruppierungen durchgeführt oder durch die Getreuen des alten Regimes. Fundamentalistische Söldner verursachen Unruhen auf den Straßen. Das sind die Ergebnisse oder die Folgen dieses Kriegs, welche der irakische oder die kommunistische Partei Irak abgelehnt hat und ablehnt. Die kommunistische Partei Irak hat den Krieg von vornherein abgelehnt. Nach ihrer Ansicht wäre es ohne Unmöglichen möglich gewesen, den Diktator Saddam Hussein zu stützen. Durch Zusammenarbeit aller oppositionellen politischen Kräfte des Irak mit Unterstützung des Volkes. Es ist bekannt, dass die Kommunistische Partei Irak zusammen mit der Kurdischen Demokratischen Partei und der Patriotischen Union Kurdistan einen Befreiungskampf in Kurdistan, irakischer Kurdistan, durchgeführt hat, welcher durch den Einsatz von chemischen Waffen durch Saddam niedergeschlagen wurde. Es ist bekannt, dass die Kommunistische Partei Irak diesen Krieg von Anfang an abgelehnt hat. Aber wir konnten ihn nicht verhindern und diejenigen, welche diesen Krieg begrüßt haben, konnten auch nicht die Besatzung vermeiden. Dieser Krieg wurde in erster Linie aus wirtschaftlichen und strategischen Interessen durchgeführt. Es hat in der Geschichte noch keine Beweis gegeben, dass ein Krieg eine Demokratie schafft. Die Tatsache der Besatzung ist da und wir müssen handeln und die aufgenannten Zustände in diesem Land beenden. Daher lautet unser Ziel: Erstens, Bildung einer Übergangsregierung unter Mitwirkung aller politischen Kräfte des Irak. Wiederaufbau einer Infrastruktur und der lokalen Verwaltung. Stabilisierung der allgemeinen Sicherheit. Entwurf einer Verfassung. Anerkennung der föderalistischen Eigenverwaltung des kurdischen Volks. Sechstens, Vorbereitung freie demokratische Wahl, welche unter internationale Beobachtung stattfinden soll. Siebtens, Anerkennung der Rechte und Forderungen der ethnischen und religiösen Minderheiten. Und wir können diese aufgenannten 7 Punkte realisieren, wenn sich alle politischen Kräfte im Land in ein Arbeitsprogramm einigen. Danke. Das war Kasim Thaler von der irakischen kommunistischen Partei ICP. Es folgt das Eingangsstatement von Daban Shahada, der Vertreter der Patriotischen Union Kurdistans, PUK, die zweite große kurdische Partei auf dem Podium. Wie die anderen kurdischen Parteien sieht auch er die Rolle der USA positiver. Was ich hier zur Sprache bringen möchte, in diesem Podium, ich möchte über politische Ereignisse in Europa sprechen. Vom Anfang an, wir haben hier sehr viele Schwierigkeiten gehabt in Europa, weil wir, wenn wir die europäischen Straßen hier betrachtet haben oder gesehen haben, sind Massen von Menschen auf die Straße gegangen. Und wir waren der Meinung, wir haben immer vom Anfang an gesagt, wir sind nicht für den Krieg, wir sind für die Notwendigkeit eines Machtwechsels im Irak. Und die Demos, die in Europa stattgefunden haben, waren gegen den Krieg. Sich gegen den Krieg zu entscheiden, heißt es für uns oder für mich, sich für längere oder für sich für Saddam Hussein länger an der Macht zu bleiben, zu entscheiden. Saddam Hussein hat aus dem Land Irak zwei Irak gemacht. Ein Irak unter dem Erden, ein Massengrab hat er aus dem Land gemacht. Und einen zweiten, wo die Leute auch zum Großteil tot waren, sowohl psychisch als auch physisch, weil sie keine Ernährung, alles gemangelt haben an Lebensmitteln und Meinungsverschiedenheiten. Die europäische Politik hier war für uns eine giftige Politik, es war keine Friedenspolitik. In mehreren Ländern, leider Gottes, so wie in Deutschland, aus eine politische Ereignisse, eine große Wende, eine Wahlpropaganda daraus gemacht worden, wo die Regierungsparteien in Deutschland daraus Wahlprobleme gemacht haben. Wir verstehen auch, dass die Deutschen und Franzosen und die Russen ökonomische Partner der Baas-Partei oder der irakischen Regime waren. Aber das Gleiche haben wir auch, es gab auch viele zu besprechen, wir haben oft probiert, die irakische Opposition von denen irgendwie Termine zu bekommen, vieles Wichtiger zu besprechen, aber leider haben wir die Möglichkeit nicht gehabt, über Irak-Frage und auch Kurdenfrage zu sprechen, weil sie von Anfang an sich gegen den Krieg entschieden haben und nach dem Krieg oder weil sie nicht im Wiederaufbau des Landes beteiligt sein werden oder könnten. Ich möchte auch von der Rolle der Kurden im Irak zu sprechen. Da möchte ich sprechen. Es ist ja so, seit 12 Jahren, wir wissen ganz genau, was uns erwartet nach dem Machtwechsel im Irak. Es ist sehr, sehr schwer, ein Land, wo seit 35 Jahren total systematisch zerstört wird, sowohl politisch als auch wirtschaftlich. Wir wissen, was ganz genau uns erwartet. Wir haben seit 12 Jahren eine Verwaltung im Norden des Landes. Am Anfang, wenn wir zurückgekommen sind, wie meine Kollegin Mustafa zur Sprache gebracht hat, 4000 Dörfer waren total zerstört. Über 100.000 von Menschen, Kurden, die kurdische Bevölkerung hat am meisten unter Gas oder unter diesem Regime gelitten. Und über 200.000 oder 300.000 Menschen waren umgebracht und bis heute, man weiß nicht, wo sie einmal begraben worden sind. Und wir haben Hand in Hand mit unseren Kurden gearbeitet, sehr hart gearbeitet, trotz aller Einmischungen der Nachbarländer, trotz so vieler Schwierigkeiten, haben wir eine Verfassung zustande gebracht, wir haben ein Parlament. Wir sind auch bereit, wir haben eine Demokratie, so einen Prozess haben wir ausgeübt und waren wir auch zum Glück erreicht. Ich meine, irgendwie waren wir sehr erfolgreich. Und wir sind auch bereit, diese Art von Demokratie sowohl nach unten als auch in die Mitte zu transportieren. Wir sind bereit, als Kurden in der Verantwortung im Irak, in der Übergangsregierung oder wie man das immer nennt, in freien Wahlen, die übernehmen, aber gleichzeitig sind wir auch innerhalb des Landes für Föderalismus, so ein System, weil wir auch wie alle anderen Völker das Recht haben, über unsere Verfassung zu entscheiden. Was ich auch noch sagen möchte, über Rückzug der Amerikaner, weil es wird immer wieder gesprochen, dass die Amerikaner zurückziehen müssen oder weil eine Übergangsregierung gebildet werden muss. Ich bin der Meinung, das ist sehr, sehr schwierig zurzeit im Irak, weil Baas Partei sehr, sehr gut organisiert ist, weil die Bevölkerung nach 35 Jahren nach wie vor nicht realisiert, dass Saddam Hussein nicht mehr an der Macht ist und nach wie vor Angst haben, wenn amerikanische oder wenn Allianztruppen aus dem Land zurückziehen, Saddam Hussein wird wieder an der Macht kommen. Das heißt, es ist ein langer Weg. Aber wir sind auch dafür, dass die Amerikaner so lange bleiben, bis sie den Markt an Übergangsregierung weitergeben. Es wurde auch gegen den Kurden sehr oft gesprochen. Leider Gott, wir haben bis jetzt die Möglichkeit, wie ich gesagt habe, nicht gehabt mit der Presse. Die Presse in Europa hat über die irakische Bevölkerung, die irakische politische Partner total ignoriert. Und die Parteien und die Regierungen auch genauso. Am Anfang an haben wir alle gesagt, wir sind nicht für den Krieg, sondern für Notwendigkeit eines Machtwechsels. Und oft ist es auch uns vorgeworfen worden, sowohl von den Arabern als auch von den europäischen Bevölkerung, dass wir mit den Amerikanern, ich meine, dass wir unsere Eier alle in einem Korb, die Amerikaner reingeschmissen haben. Aber das stimmt ja gar nicht. Und auch die arabischen Straßen, das ist auch gegen uns demonstriert worden, dass wir Kurden Irak irgendwie aufteilen möchten, einen Teil von dem Land wegnehmen wollen. Aber ich möchte ja meine arabischen Freunde darauf Aufmerksamkeit machen, dass wir Kurden nicht ein Stück Land von dem Land wegnehmen wollen. Wir sind nicht diejenigen, die nach Kuba einmarschiert ist und dort ein arabisches Land, eine arabische Grenze überschritten hat und ein Land unter Kontrolle genommen hat, sondern das ist die Regime-Diktatur Saddam Hussein. Deswegen waren wir auch dagegen. Bis zu diesem Datum hat kein Mensch uns geglaubt, warum wir unter Saddam Hussein leiden. Dann ist es im Jahr 1991 veröffentlicht wurde, weil im Interesse der Welt war, dass ein ökonomisches Land, so wie Kuwait von irakischen Diktator Saddam Hussein, irgendwie erobert wurde. Ihr habt eben das Statement von Daban Shahada, der Patriotischen Union Kurdistans, PUK, gehört. Sami Lazar von der Assyrischen Demokratischen Bewegung beginnt sein Eingangsstatement mit einem geschichtlichen Rückblick über diese christliche Minderheit, die heute noch einen Dialekt des Aramäischen spricht, und nicht nur im Irak, sondern auch in Syrien, der Türkei und dem Iran verbreitet ist. Seit Anfang des Christentums sind sie in den Christentum eingetreten. Und dafür wurden sie massakriert von den Mongolen Osmanen bis zur neuen irakischen Geschichte, als Anfang 20er Jahren das irakische stark begründet haben und gleich ihre Mentalität gezeigt haben, als sie 1933 gegen die Assyrer sogenannte Semele Massaker geübt haben. Seitdem haben die Asura von den allen Regierungen massakriert bis zum Anfang 70er Jahren, als die Abteilung die syrische Sprache genannt haben, die schnell und bald zurückgezogen wurden. Bis dann, also 1979, ist die assyrische demokratische Bewegung begründet worden. 1982 wurde sie in der irakische patriotische Front aufgenommen worden. Mitte 80er Jahre wurden viele von ihren Führern gehängt worden in Bagdad durch das Baath-Regime. 1991 haben sie teilgenommen in der damaligen Revolution gegen den Regime. 1992 wurden sie als Vertreter des assyrischen Volkes im Norden Irak, im nordirakischen Parlament gewählt. Also, und die waren tätig. Wir haben unsere 5 Mandanten bis 2 Monate vor, als die assyrische demokratische Bewegung entschieden haben, in der Seite der Alliierten zu stehen. Wir sind aber dabei in der Sitzung, die über die irakische Zukunft bestimmen. Wir haben auch unsere Vorstellungen von der irakischen Zukunft. Wir wollen einen demokratischen Irak, ohne der keinen Platz für Diktatoren und Fundamentalisten hat. Wir wollen auch eine Regierung, wo alle irakischen ethnischen und politischen und religiösen Gruppen dargestellt sind und vertreten. Wir wollen eine Verbesserung für die wirtschaftliche Konjunktur und die wirtschaftliche Lage im Irak. Wir wollen auch, dass die Wirtschaft ein anderes System hat, sodass das irakische Volk von dem Reichtum des Iraks profitieren kann. Neben Fragen der Ökonomie, bei der sich alle Parteien außer der assyrischen demokratischen Bewegung für eine Beibehaltung der staatlichen Ölindustrie aussprachen, kam es vor allem rund um die Frage des Verhältnisses zwischen Staat und Religion zu Debatten des Podiums. Es folgt eine Erklärung des Vertreters von Skiri, Dia al-Dabas, zur Scharia. Wie ich erwähnt habe, dass die meisten der Iraker sind Muslime. Und wir finden es auch, dass es menschlich wieder natürlich, wenn man gegen die Meinung und Wille der Massen zu arbeiten oder die Meinung der Massen ganz ignorieren. Das ist logisch, wenn man ein stabiles Regime in einem Land versucht, soll alle Gruppen dieser Gesellschaft, dieser Bevölkerung respektieren. Ich meine, in ihren Meinung und Traditionen. Was wir mit der Scharia oder die islamischen Vorschriften meinen wir, das ist nur im Sinne der Respekt der Kultur und Tradition der Bevölkerung. Der Religion zum Beispiel hier in Europa hat keinen großen Einfluss auf die Bevölkerung und nicht wie bei uns in arabischen oder islamischen Welt. Es gibt manche Sachen, ich darf ein Beispiel geben, zum Beispiel hier, was wir bei uns nicht aushalten können oder akzeptieren können, das ist zum Beispiel die Prostitution in Europa als Geschäft in Europa. Das bei uns ist völlig unakzeptabel. Das wollten wir in unserer neuen Verfassung notieren, dass diese Verfassung die Kultur der Bevölkerung zu respektieren. Wir haben mit anderen irakischen politischen Gruppierungen an einem bestimmten politischen Programm vereinbart. Wir arbeiten zusammen, um ein demokratisches, parlamentarisches Multiparteiensystem zu arbeiten. Wichtig uns, dass dieses Regime, das wir erwarten, durch die Wille der Bevölkerung kommt und nicht von irgendwelchen Kräften an uns zu zwingen. Also ihr wollt dezidiert so etwas wie eine islamische Christdemokratie oder eine islamische Partei in einem demokratischen Mehrparteiensystem werden? Das ist auch eine Möglichkeit, und es gibt auch in Türkei zum Beispiel eine sehr neue und praktische Versuch oder diese Gemisch zwischen Islam und Laizismus. Prozent Schiiten von Religion her oder von anderer Richtung, die sind stimmt, aber von Welteinschauung, ja, diese 60%, ich glaube ich nicht, dass die 60% sind nur Schiiten und ein Anhänger an bestimmte religiöse Partei. Darf ich dir das erklären, wie sie sitzen hier? Ich glaube vier Parteien. Ich bin ein Muslim und der Kollege ist ein Muslim, aber wir haben, jeder von uns hatte verschiedene Anschauungen, Weltanschauungen oder verschiedene Vorstellungen, wie diese Gesellschaft in Zukunft ausschaut. Und ich hoffe, bei jeder Diskussion, ich habe immer gehört, bei jeder Diskussion wird unserer Gesellschaft, meine ich eine irakische Gesellschaft, und seine Bewegung so geteilt, da sind die Sunniten, da sind die Schiiten, da sind die Kurden. Und da sind die Araber. Und ich finde das ja unkorrekt. Ich wiederhole nochmal, wenn wir über irakische Gesellschaft reden, dann müssen wir wie jede Gesellschaft so behandeln. Jede Person hat seine eigene Weltanschauung. Das war die Antwort von Kasim Thaler, der Kommunistischen Irakischen Partei, auf Al-Dabas von Skiri. Es folgt nun eine weitere Antwort von Sami Lassar. Ich möchte auch was dazu sagen, der Kollege in der Skiri wurde erwähnt haben, dass 60% von der Bevölkerung Schiiten sind. Ich meine, auch die Schiiten selbst sind nicht einig, dass die so eine Regierung unter Scharia-Führung gebildet muss. Immerhin, da leben noch immer 30% Sunniten, die nicht dafür sind, und noch immer 10% von der Bevölkerung Asura-Christen sind. Und ich wollte noch fragen, was wird denn mit den Christen sonst auch so wie Iran, unter diese Scharia regiert werden? Ich habe nicht gemeint, dass wir die Scharia als, wie sagt man, als der Quelle oder einzige Quelle der Gesetzgebung. Wir glauben an die Demokratie im Irak, und wir haben immer und offenbar gesagt, dass wir die Wille des Volkes respektieren. Was uns wichtig ist, dass das Regime, das System, der an der Macht bei uns kommt, die Tradition, die Kultur der Bevölkerung zu respektieren. Und wir zwingen niemanden, die islamische Vorschriften zu akzeptieren oder, wie sagt man, an seinem eigenen Leben zu verfolgen. Das, was wir gemeint haben. in den letzten Monaten nach dem Krieg viele Stimmen aus schiitischen Gruppierungen gehört. Sie sind für Trennung der Religion, der Politik mit der Staatsstruktur. Ich glaube, dieses Prinzip wurde auch sehr oft besprochen und die meisten ehemalige oppositionelle politische Parteien haben sich darauf geeinigt, dass Religion von der Irak als offizielle Staatsreligion ist Islam, aber gleichzeitig auch werden andere Religionen, Christentum, Judentum und auch die andere Gruppierungen wie Yazidi und respektiert werden und das in der irakischen Verfassung auch befestigt werden sozusagen. Die Unterdrückung der irakischen Bevölkerung war teilweise schon durch Religion. Ich erinnere mich an eine Aussage von der verstorbenen Mahdi al-Hakim in Wien, hat vor vielen Jahren einmal gesagt, Saddam ist ein Verbrecher, ein Unterdrücker in allen Hinsichten. In einem einzigen Hinsicht ist er ein gerechter Mensch. Und auf die Frage, in welcher Hinsicht, er hat gesagt, er hat seine Unterdrückung, seine Tyrannei gleich verteilt auf alle irakische Bevölkerungsgruppierungen. Also wir waren nicht wegen Religion, das war wirklich. Und deshalb glaube ich, die meisten Gruppierungen sind für Trennung der Religion mit der Politik und Staatsstrukturen. Danke. Wir hörten die Antwort von Mustafa Ramazan von der Demokratischen Partei Kurdistans auf das Statement von Dir al-Dabas. Die Fragen des Publikums zielten in durchaus verschiedene Richtungen. Also ich bin eigentlich von der bisherigen Podiumsrunde sehr enttäuscht. Ich meine, was ich hier gehört habe, war 35 Jahre Diktatur von Saddam unbeschrieben. Das wissen wir alle. Und ich glaube, das Grausamste, was er dann überhaupt gemacht hat, war dieser ekelhafte Aggressionskrieg gegen den Iran. Nur, habt ihr euch eigentlich die Frage gestellt, wer hat von diesen 35 Jahren, 23 Jahre genau diese Saddam-Hussein unterstützt? Wer hat ihm die Waffen gegeben? Wer hat ihn den Rücken gestellt? Und ich habe kein einziges Wort davon gehört. Das Verhalten des Wir haben die Frage verstanden. Ich bitte für ein bisschen Beruhigung im Saal. Die Waffen, die Russen, haben wir leider gesagt, dann müsst ihr mal schauen, was ich dem Saddam geliefert habe. Dann sieht es auch, was er bereits Wir haben Ihren Einwand verstanden. Es wird Ihnen geantwortet werden. Es waren nur der historischen Richtigkeit wegen neben den USA auch Deutschland, Frankreich und die Sowjetunion, die abwechslungsweise in hintereinander und teilweise parallel das Regime unterstützt haben. Ich habe jetzt dann eine Wortmeldung und dann machen wir eine Antwortrunde. Bitte. Also ich war von der Diskussionsrunde bis auf zwei Sachen jetzt sehr angetan. Der erste war, und der ist schon ausführlich behandelt worden, das Verhältnis zwischen Scharia und Säkularisierung bzw. Individualität. Da war das Plädoyer für Zweiteres ziemlich eindeutig, was mich sehr beruhigt. Der andere Punkt, bei dem ich schwer schlucken musste, war der von Ihnen, Herr Temar, wo Sie gemeint haben, dass es keinen Beweis dafür gibt, dass Krieg oder Bomben Demokratie schaffen können. Da würde ich sagen, sitzen wir in dem Beispiel, in dem Paradebeispiel, das Gegenteil beweist, nämlich in Österreich, wo genau die Bomben für Österreich die Demokratie gebracht hätten, wenn es nie gegeben hätte. Nein, nein. Dort haben Sie. Wissen Sie warum? Wissen Sie warum? Weil der Hitler, es ist nicht so wie Saddam in ein Butch, in ein Regime gekommen ist. Ja? In ein Regime, so, in ein Butch. Sondern durch eine freie Wahl. Das heißt, Europa hat vorher Demokratie gehabt. Ohne Demokratie hätte Hitler nicht in die Macht kommen können. Ja? Das ist es. Ja? Das ist kein Argument, aber das ist die Tatsache, Hitler ist es in der Macht gekommen, nicht so wie ein Butch in der Dritten Welt, sondern es ist in der Macht gekommen durch eine Wahl, freie Wahl, mit der Unterstützung, das ist ja bekannt, in zwei Parteien. Aber wenn Sie das Wissen zum Mehrheitsverhältnis zustande gebracht wird, durch demokratische allem von mir aus. Es ist deswegen noch lange nicht gerechtfertigt, dass er nicht weggebombt werden kann. Das kann er nämlich und das muss er nämlich. Sonst hätten, ich weiß nicht, wo wir denn heute wären, wenn die Demokratie nicht zwangsweise von den Alliierten, obwohl Hitler gewählt wurde, hergestellt wurde. Ich glaube, dass die Alliierten oder die Russen ohne Interesse haben das gemacht. Hitler hat begonnen, Krieg zu machen. Hitler hat es gemacht. Aber die Europäer, wie wir es gemeint haben, ist so allgemein sagen wir, sie wollten die Demokratie wieder in Stand bringen. Was machen sie? Müssen sie eigentlich? Am Anfang haben sie das geduldet. Hitler hat Polen überfallen, hat das eine andere Länder, die haben alles zugeschaut. Aber bis er weitergegangen ist, haben sie gesagt, nein, ich stopp, das geht nicht weiter. Das sind beides Beispiele dafür, dass vielleicht mit anderen Interessen von mir aus, mit ökonomischen Interessen, Regime abgeschafft werden, die sehr vielen Leuten leben konnten. Ich weiß nicht, also wenn wir über diese Sache, das können wir 2-3 Stunden diskutieren. Ich sage nur, Hitler ist es in eine freie Wahl. Saddam Hussein ist es nicht in eine freie Wahl gekommen. Hitler hat mit seiner eigenen Technologie sein Volk fast vernichtet und Krieg durchgeführt. Saddam Hussein hat seinen Krieg durch sein eigenes Volk mit der Investition europäischer Technologie. Mehr können wir nicht sagen. Wie ich immer, wir sind jedenfalls dankbar, dass wir hier befreit worden sind von den Alliierten. Sami Lazar von der Assyrischen Demokratischen Bewegung. Ich wollte ein kurzes Beispiel für den Herrn den Plan-Tischer geben. Es ist keine Frage, dass Irak also Waffen von Westen gekauft hat. Aber nehmen wir ein anderes Beispiel, zum Beispiel Syrien. Dort regiert genau eine Baath-Partei. Die haben die gleichen Probleme mit dem Westen und den USA. Die haben die gleiche Haltung gegen Israel und die Mittelosten-Fragen und Probleme noch dort. Aber und die kaufen genau so viel Waffen von den Westen und von den Russen. Aber bis jetzt haben wir hat Syrien noch nie, also die haben nie noch nicht, also oder die haben nicht 3 Kriege geführt. Die haben nicht Hunderttausende von ihren von ihrer Bevölkerung ermordet. Und das ist der Unterschied zwischen der Regierung von Saddam und die anderen. Wir setzen jetzt bitte unsere Antwortrunde fort, danach gibt es die Möglichkeit, sich wieder zu Wort zu melden, aber ich bitte jetzt mal alle am Podium die Möglichkeit zu geben, dass sie Antwort zu euren Fragen formulieren. Nein, es gibt jetzt eine Antwort. Darf ich ganz kurz zu Ihrer Frage? Sie haben eine Frage gestellt, was sind Sie auf eine Antwort? Sie haben jetzt noch nicht geantwortet. Es war vorher eine Fragerunde und es gibt jetzt eine Antwortrunde. Sie haben was gefragt. Sie haben was gefragt, darf ich kurz was dazu sagen? Ja? Bitte, es gibt eine Rednerinnenliste. Es gibt eine Rednerinnenliste und es darf jeder hier Fragen stellen, wenn er oder sie sich meldet, und es gibt eine Antwortrunde. Ich bitte alle um Ruhe. Ich weiß, dass dieses Thema ein emotionalisierendes ist, aber wir haben bis jetzt eine sehr gute Diskussion hier geführt und ich bitte Sie auch fortsetzen zu können. Ihr könnt euch alle nachher wieder zu Wort melden. Gnädige Frau, junge Dame, darf ich kurz zu Ihrer Frage Stellung nehmen? Nein, er versucht sie gerade zu beantworten. Er versucht sie gerade zu beantworten und deshalb bitte ich, ihn diese auch beantworten zu lassen. Gut. Also zu Ihrer Frage, dass Massendemonstrationen Vergewaltigungen und wirklich Anschläge, die sind unserer Meinung nach und nach Berichten aus dem Irak, die Freunde kommen tagtäglich zurück, sie sind Einzelgänger, das ist kein organisierter Widerstand, wie es in der Presse heißt. Und die, leider Gottes, die arabische Presse insgesamt, außer kuwaitische Presse, sind für die ganze Zeit bis jetzt, jetzt langsam versuchen sie, das alles zu ändern, aber zu spät, sie waren für das Regime Irak. Es wurde bewiesen, dass der Direktor von Al Jazeera, das ist arabische CNN, ein offizieller Angehöriger irakischer Geheimdienst. Er wurde übrigens entlassen von Al Jazeera. Also die haben, die arabische Presse hat bis jetzt versucht, immer gegen diese amerikanische Besatzung. Wir haben am Anfang erklärt, wir waren nicht für den Krieg, wir könnten diesen Krieg nicht verhindern, aber wir haben gewusst, dass über unser Schicksal entschieden wird in diesem Krieg, deshalb haben viele Gruppierungen mitgemacht. Diese Demonstrationen waren teilweise von den Soldaten, die nach Beschluss der Amerikaner wurde der Informationsministerium und Verteidigungsministerium aufgelöst, da sind 400.000 Soldaten zusätzlich arbeitslos. Das ist klar, dass die demonstrieren für ihre Rechte. Jetzt haben die inzwischen die Gehälter für die meisten dieser Soldaten ausgezahlt, die Demonstrationen haben aufgehört. Und das ist, diese Demonstration ist auch ein Zeichen, dass der Beginn der Demokratie in Irak schon da ist, dass sie demonstrieren können und ihre Rechte verlangen. Das war eine Sendung der ökologischen Linken Ökoli. Mehr von uns könnt ihr im Internet unter www.oekoli.cjb.net erfahren. Die seit über 10 Jahren im Irak aktive Hilfsorganisation WADI e.V. ist mit ständig aktualisierten Informationen über den Irak im Internet unter www.wadinet.de zu finden. Spenden für solidarische Projekte für Frauen, Jugendliche oder Gefangene im Irak sind immer erwünscht. Ihr Spendenkonto in Österreich lautet auf die Kontonummer 56001 069352, bei der Bank Austria Kreditanstalt, Bankleitzahl 12.000. In Deutschland können Spenden auf die Kontonummer 61 2305 602, bei der Postbank Frankfurt am Main mit der Bankleitzahl 500 100 60 überwiesen werden. Ein Probeabo der Zeitschrift Kontext 21, die nächsten 3 Ausgaben kostenlos, unverbindlich und ohne automatische Verlängerung, kann an folgender Adresse bestellt werden: Kontext 21, Schottengasse 3a-1-4-59, A1010 Wien. Die Internetausgabe befindet sich an der Adresse kontext21.at. Es ist jeweils die lateinische Schreibweise zu beachten, also Kontext mit C und 21 als XXI.